Das Nördliche Vorbereitungskomitee für den Gesamtnationalen Kongress für den Frieden und die Wiedervereinigung des Vaterlandes und die Entwicklung der Nord-Süd-Beziehungen veröffentlichte am 17. Februar eine öffentliche Mitteilung. Darin hieß es: Unter den Umständen, wo im In- und Ausland die Vorbereitungsarbeiten für das Zustandebringen des großen Gesamtnationalen Vereinigungskongresses in vollem Gange forciert werden, fand am 7. und 8. Februar in der chinesischen Stadt Shenyang eine Expertensitzung von Nord, Süd und Ausland für den Gesamtnationalen Kongress für den Frieden und die Wiedervereinigung des Vaterlandes und die Entwicklung der Nord-Süd-Beziehungen statt. An der Sitzung beteiligten sich die Mitglieder der Expertenausschüsse der Vorbereitungskomitees von Nord, Süd und Ausland für den Gesamtnationalen Kongress. Auf der Sitzung wurde die Frage über die Bildung des gemeinsamen Expertenausschusses für die Vorbereitung auf den Gesamtnationalen Kongress besprochen und dann der gemeinsame Expertenausschuss, dessen gemeinsame Vorsitzende die Vorsitzenden der Expertenausschüsse von Nord, Süd und Ausland sind, offiziell ins Leben gerufen. Auf der Sitzung beriet man über die Form und Methode der Verwaltung des gemeinsamen Expertenausschusses von Nord, Süd und Ausland und die Richtung seiner aktuellen Tätigkeit. Die Teilnehmer an der Sitzung äußerten den festen Entschluss dazu, in diesem bedeutsamen Jahr des 45. Jahrestages der Veröffentlichung der historischen gemeinsamen Erklärung vom 4. Juli und des 10. Jahrestages der Veröffentlichung der Deklaration vom 4. Oktober unbedingt einen gesamtnationalen Kongress zu veranstalten und dadurch eine neue Phase der selbstständigen Landesvereinigung einzuleiten. Durch die Bildung des gemeinsamen Expertenausschusses von Nord, Süd und Ausland in der Zeit, wo im In- und Ausland die Aufmerksamkeit und Erwartung vom großen Gesamtnationalen Vereinigungskongress immer größer werden, ist es nun möglich, im Einklang mit dem Streben und der Forderung aller Landsleute, die Vorbereitungsarbeiten für den Gesamtnationalen Kongress für den Frieden und die Wiedervereinigung des Vaterlandes und die Entwicklung der Nord-Süd-Beziehungen noch aktiver voranzutreiben.